Planänderung. Wir enden kurz vor drei am Roten Turm, damit alle in die Straßenbahn springen können und dann raus zur Vetterstraße. Ne? Gut, wir sind trotzdem eigentlich am wichtigsten Punkt gerade. Ab 1960, Übergang in die sogenannte zweite Phase der Moderne. Wir hatten ab den 50ern bis ungefähr 1960 die erste Phase der Moderne, das, was man gemeinhin als Zuckerbäckerstil beschreibt, fachlich korrekter sozialistischer Klassizismus, wurde hier gebaut, gerade Wohnungsbau, innere Zschopauerstraße, innere Klosterstraße. Ab 1960 ging man weg von diesem, sagen wir, relativ noch ideologischen, von dieser relativ ideologischen Architektur der Moderne Phase 1 in die sozialistische Moderne. Internationaler, großräumiger, und alle Gebäude, die Sie sehen, wo wir hier stehen, das Kongresshotel, die Stadthalle hier drüben oder auch links, wo Decathlon oben dran steht, das ist alles Phase 2, die klassische sozialistische Moderne, die nicht mehr so ideologisch ist wie die Phase 1. Das wichtigste Denkmal, was wir hier haben, seht ihr hier, ist unser Karl-Marx-Kopf. Wir haben vor 3 Jahren sein 50. Jubiläum gefeiert, aber wie so häufig bei Denkmalen dieser Kategorie ging die Geschichte bereits 50 Jahre vorher los. Also man hat seit 1925 einen Platz, ein Denkmal gesucht, ein Ort für ein Arbeiterdenkmal. Gab dann immer wieder vor und zurück. In 30er, 40er Jahren war an sowas sowieso nicht zu denken. Nach 45 kam das Thema wieder aufs Tableau, bis man sich nach ganz vielen Diskussionen geeinigt hat. Im Norden des großen zentralen Platzes, das ist jetzt der Stadtteilpark, kommt ein großer Riegel hin. Das ist das Gebäude, wo wir hier drinnen sind, das sogenannte Haus der Staatsorgane mit anschließendem Haus der Partei. Das ist das, kommen wir dann gleich hin, das gewählte Haus im Anschluss. Hier ist quasi die Innenstadt zu Ende, Aufbau Innenstadt. Und von hier aus sollte ein repräsentatives Denkmal auf den großen Platz hineinwirken, der da vor uns ist. Zentraler Platz hieß er. Damals frei von irgendwelchen Bäumen, Aufmarschplatz, Repräsentationsplatz für x-tausend Leute, 100.000 Leute sollte es sein. Und deshalb hier das Denkmal. 1971 eingeweiht, von Lev Kerbel hergestellt. Und es ist die zweitgrößte Büste der Welt. Die erstgrößte ist ungefähr 60 cm größer, also auch nicht so irre. Steht im russischen Ulan-Ude. Lenin ist dort zu sehen und das ist eben hier die zweitgrößte. Der Kopf 7,10 Meter ungefähr auf einem Sockel, der etwa 4 Meter hoch ist. Der Kopf wiegt 40 Tonnen, ist innen hohl. Aber nur der hier ist hohl. Also mir fällt auch noch kein anderer Begriff ein, als einfach nicht massiv innen drin erst hohl. 95 Einzelteile. Ja, guckt auf die Brückenstraße. Die Brückenstraße, die ehemalige Marx-Allee, ist die große Aufmarschstraße hinter uns. Wenn Sie genau hingucken, dann hat die keinen Anfang und kein Ende. Die ist einfach da. Warum? Hier, wo wir stehen, standen früher die repräsentativen Persönlichkeiten zu allen wichtigen Tagen. 1. Mai, 7. Oktober. Von links nach rechts fanden allerhand Aufzüge statt, Formationen und so weiter und so weiter. Die formierten sich links außerhalb der Sichtweite der Persönlichkeiten, die hier standen, marschierten nach rechts in den sogenannten Brückenstraßenstumpf. Also die Brückenstraße hört hier hinten in der Sackgasse auf, lösten sich auf und Schluss. Wichtig war hier, dass man so rausschaut und die Formation zu sehen bekam. Zuschauer standen dann meist auf der anderen Seite drüben und schauten her. Na? Ja, Karl Marx, hier jetzt gerade in der Sanierung, die großformatischen Tafeln, Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Eigentlich ist das, wo wir hier stehen, das einzigste wirkliche Highlight, was wir haben in Chemnitz. Weil es nirgendwo anders, weil es wirklich nirgendwo anders gibt. Andere haben rote Türme, andere haben rote Turmgalerien, aber sowas gibt es wirklich bloß hier. Wenn Sie sich fragen, warum wird das gerade hier zugedeckt und saniert und unser Karl-Marx-Kopf nicht, das Gebäude gehört im Freistaat Sachsen. Sachsen wirkte seit 4 Jahren auf Chemnitz ein. Für 2025, bitte macht den Kopf schön, wir machen unsere Platten schön. Die 4 Jahre sind jetzt rum, man hat die Nerven verloren in Dresden, man saniert jetzt die Platten und der Kopf, ja, werden wir sehen. ja. Was immer ganz wichtig ist, der Wiederaufbau 1960, da ist eigentlich bis heute nicht abgeschlossen. Wir haben ganz viele Diskussionspunkte, Umbau der Brückenstraße. Wer aus Chemnitz kommt, hat es vielleicht verfolgt. Teilabriss dieses Gebäudes, damit die Innenstadt mehr auf das Hinterland wirkt. Wir gucken dann mal hinter, gucken mal, wie es hinten aussieht. Schwierig, die einen sind dafür, die anderen dagegen. Wenn man Teile des Gebäudes abreißt, die natürlich alle unter Denkmalschutz stehen, also alleine da ist wieder Reibungsfläche vorprogrammiert, dann habt ihr festgestellt, es gibt so eine Art Wall von der Brückenstraße hier hoch und dann drüben wieder runter. Man weiß auch nicht, wie man mit diesem Wall umgeht. Also das sind alles so Schwierigkeiten, die in der Stadtplanung auftreten. Wenn Fragen sind, wenn irgendwas Interessantes ist oder was unklar ist, kommt gerne raus. Das ist kein abgeschlossener Vortrag, sondern eher eine lockere Diskussionsrunde, sage ich mal. Und ich freue mich auch, eure Sicht der Dinge zu sehen. Wer ist denn eigentlich aus Chemnitz? Boah, also 4/5 sehen nicht aus Chemnitz. Cool, cool. Also wenn ich irgendwas erzähle, wo ich davon ausgehe, der Chemnitzer weiß es, hakt nach, bitte. Ich habe nur eine Frage, vielleicht wurde das auch schon gesagt, also diese großen, breiten Straßen, also wie die entstanden sind, ja. Die neu angelegt wurden. Ja, ja, ja, ja, richtig, richtig. Also wir müssen zurückgehen, Ende 50er Jahre. Chemnitz war Industriestadt, war Bezirksstadt, hieß Karl-Marx-Stadt. Wir hatten irre viele Kombinate, Großbetriebe, das, was man heute Weltkonzerne nennen kann. Für diese Struktur ist Chemnitz aufgebaut worden und für diese Struktur sind diese breiten Straßen angelegt worden. Es gab Prognosen, bis zu 450.000 Einwohner sollte Chemnitz haben. Das ist so ein bisschen im Hintergrund, warum ja alles so groß geworden ist. Riesige Plätze, riesige Straßen. Dass nach 1990 die Entwicklung genau die andere Richtung ging. Wir haben jetzt 240.000 Einwohner, kaum noch große Betriebe. Das wusste man damals nicht. Heute ist die Stadt viel, viel zu groß für uns, die noch da sind. Alles an Straßen, was Sie sehen, es gibt, glaube ich, nur ein oder zwei Ausnahmen, ist völlig neu gebaut. Man kann an dem heutigen Straßenverlauf nichts mehr sehen, was an das alte Chemnitz von vor 45 erinnert. Es ist alles überprägt worden, in viel größeren Dimensionen gebaut worden. Aber ganz bewusst, man wollte sich von diesem Mief der alten Städte, des alten Chemnitz lösen. Der Großteil war zerstört. Denn am Straßenverlauf hätte man sich aber orientieren können, wenn man es gewollt hätte. Es war einfach ein anderes System. Man wollte damit nichts mehr zu tun haben. Größer, heller, schönere Wohnungen. Gerade hier links hinter uns ist der erste Wohnungsbau in Karl-Marx-Stadt zu sehen, an der Straße der Nation. Gab immer einen schönen Blick, wenn man von vorne aus Richtung Roter Turm hinterschaut. Diese Wohnbebauung in Kammstellung, damit sie eben schön in die Straße hineinragen. Man wollte zeigen, neue, schöne Wohnungen. Es gibt Berichte, wo sich jemand beschwert, wir müssen uns von allen störenden Gebäuden inklusive des Roten Turms befreien. Man wollte ja freien Platz haben. Du meinst ja vorhin, das hieß ja früher Karl-Marx-Straße und jetzt Brückenstraße. So wurde das umgenannt. Also in Berlin ja zum Beispiel wurde ja, die ja, ja. Karl-Marx-Allee umbenannt. Ja. Vielleicht kannst du was gibt auch noch viele kleinere Städte in Sachsen, die eben nicht diese Bedeutung haben wie Chemnitz, die Karl-Marx-Straße heißen durften. Hier war das eigentlich keine Diskussion. Das war eine Diskussion relativ schnell nach der Wende. Karl-Marx-Stadt wird wieder Chemnitz heißen. Es haben ungefähr 75% der Chemnitzer daran teilgenommen, mit einer Zustimmung von 75-25. Also von 100 Chemnitzern haben 75 an der Umbenennungsumfrage teilgenommen. Und von den 75, ja, wie viel sind jetzt 75% davon, haben sich für... Aber ihr seht, es war jetzt nicht so, dass 100% für Chemnitz waren. Na, ja, und da war für die alte Karl-Marx-Allee war kein Platz mehr. Überhaupt, die Diskussion ging ja weiter. 1995, Frankfurter Allgemeine, es kann den Chemnitzern nicht zugemutet werden, in einer sozialistischen Musterstadt zu wohnen. 2007, Münster wollte unseren Kopf haben für eine Ausstellung. Ob der jemals zurückgekommen wäre, wir wissen es nicht. Wie gesagt, die Diskussion geht bis heute. Brückenstraße wird vermutlich mit einer Straßenbahnlinie versehen, von links nach rechts hier durch. Der schöne Anblick, den man jetzt von der anderen Seite hier drüben hier zu uns hört, ist ja nicht mehr da. Aus meiner Sicht unverständlich, warum man so ein Ensemble noch mit einer Straßenbahnlinie, mit entsprechenden Oberleitungen und allem drum und dran. Ne? Aber gut, also wir haben bis heute da noch nicht Klarheit über den Karl-Marx, obwohl er inzwischen auf vielen Kreditkarten zu sehen ist. Sparkasse Chemnitz bietet eine Kreditkarte an. Es gibt einen Gin von Karl-Marx und natürlich allerhand T-Shirts und Souvenirs. Und wir gehen etwas auf die Rückseite des Gebäudes. Und da kann man auch noch ein paar interessante Sachen sagen. Im Grunde rechts oder hinterm Karl Marx vorbei. Ich gehe mal vor. Max, vorwärts. Ja, wir befinden uns jetzt auf der Rückseite dieses Haus der Staatsorgane. Rechts von diesem Baum verdeckt dieses W-Haus, weil das von oben aussieht wie ein großes W, war das Haus der Partei. Man brauchte 11 Jahre für diesen Komplex, ging glaube ich 1968 los bis 1979. Früher, also bis 2011, gab es hier rechts noch so einen großen Riegel, da war das sogenannte Forum drinne. Und ihr müsst euch vorstellen, bis in die frühen 2000er waren die ganzen Bäume hier noch nicht so hoch. Da hatte der Platz hier wirklich eine sehr beängstigende Wirkung. Wenn man am Wochenende hier war, wenn kein Auto da war und man lief hier rum, man hatte echt so ein Gefühl, man will wieder weg, weil man auf drei Seiten irgendwie eingezingelt ist. Der Komplex geht hier links weiter, wo jetzt die IHK drin ist. Also wirklich so ein Gefühl der Beengung. Wir gehen gleich hier in die Richtung weiter, Richtung altes Forum, was aber weggerissen ist. Und wenn ihr dann immer so ein bisschen nach hinten schaut zu dem Haus, das ist noch dieses Gelände, wo man am ehesten den Eindruck kriegt einer sozialistisch oder der sozialistischen Moderne. Also hier ist wirklich nichts gemacht worden in den letzten 30 Jahren. Das ist vielleicht der einzige Platz, den wir noch haben in Chemnitz, der weitestgehend noch so wirkt wie vor 1945. Unter uns ist eine irre große Tiefgarage. Es gibt da ja rechts hinten gibt's einen Eingang. Ich bin da vor Jahren mal reingelaufen. Ohne Scheiß, man kriegt wirklich Angst. Nach 50 Metern, die Wände werden immer dicker da unten. Es gibt da komische Rolltore zum Abtrennen von Abteilen und so weiter und so weiter. Und das ganze Plateau hier ist mit einer Tiefgarage unterkellert. Wie gesagt, also so Gebäude hat auch immer noch eine gewisse Wirkung auf die Gegenwart. Wenn ihr wollt, gehen wir, also man kann oben lang gehen auf den Parkplatz oder hier unten lang und wir treffen uns dann auf der anderen Seite von der, also hier drüben dann. Ja, ja, ja, Das hier ist alles, wie gesagt, ab 68 errichtet worden. Vermutlich gibt es hier noch mehr, als man weiß. Es gab auch immer diese Diskussion oder diese Spekulation, gibt es einen Tunnel unter der Brückenstraße durch, rüber zum Stadthallenkomplex. Man weiß, es gab wohl hier unten drunter eine Kaufhalle zu DDR-Zeiten für die Angestellten der Staatsmacht, Staatssicherheit, Stasi, ja, also was da unten drinnen noch so ist, also ich weiß es nicht, sicher alles offen heute, aber kam gerade die Frage, warum die Straße der Nation so heißt. Die Straße der Nation verläuft hier links von uns, ist eine Kopie der Rotterdamer Lienbahn. Die Lienbahn ist die erste Fußgänger-Einkaufszone der Welt gewesen. Als man die Straße der Nation angelegt hat, hat man sich daran orientiert. Wie gesagt, die Moderne in der Phase 2 war deutlich weltoffener, internationaler als die Moderne der Phase 1, der sozialistische Klassizismus. Also man hat hier schon versucht, ein bisschen was Internationales zu machen. Wohngebäude mit dazwischen eingeordneter Geschäfte, Läden und so weiter. Ja, wir entfliehen dem Regen, weil hier vorne regnet es nicht. Wo wir jetzt stehen, da stand bis vor 10 Jahren dieser Schenkel des Forums. Also hier war auch noch mal eine riesen Veranstaltungshalle. Die war aber immer geschlossen zu DDR-Zeiten für die Öffentlichkeit. Hier fanden ausschließlich Parteiveranstaltungen statt. In den 90ern und 2000 stand das leer. Außerdem wollte man die Stadthalle entwickeln zum Veranstaltungszentrum. Und da hat man, wie gesagt, vor 12, 13 Jahren dieses Forum weggerissen. Was noch daran erinnert, ist der Schriftzug da hinten. Und wenn er hier oben schaut, erste Etage, was so aussieht wie ein großes Aquarium, das war quasi der Zugang vom Haus der Partei ins Forum hinein. Wir hatten gerade die Frage, was ist denn jetzt hier geplant? Es gibt da seit 20 Jahren immer wieder neue Pläne. Aktuell soll eine Sporthalle der Niners, also der Basketballmannschaft, hier entstehen. Vor 10, 15 Jahren gab es einen großen Masterplan der Stadt Chemnitz, großes Kultur- und ja, Eventcenter hier einzurichten, inklusive Erweiterung des Theaters. Hier hinten haben wir das Theater mit den früheren Kunstsammlungen. Das Wohnhaus hinter uns, das Rote, sollte in dessen Zuge weggerissen werden. Aber wie gesagt, die ganze Fläche gehört dem Freistaat Sachsen. Da hat Chemnitz relativ wenig zu bestimmen. Die Ecke, wo wir hier sind, das ist wie gesagt das, wo man noch am ehesten das alte Chemnitz von vor 1990 erkennen kann. Hier hat sich wirklich nie irgendwas verändert. Dahinter, was man jetzt von hier aus nicht sehen kann, liegt die Fußgängerzone Brühl. Zu DDR-Zeiten das, was in Berlin der Kudamm war oder in Düsseldorf die Kö, war hier unser Brühl. Und der Plan ist halt nun, diesen Riegel hier wegzunehmen, damit die Kaufkraft vom Zentrum mit hier rüberschwappt. Das Problem dabei ist, erstens reicht die Kaufkraft aus. Ihr wisst das, wie das ist, wenn die Decke zu kurz ist. Also entweder die Füße sind warm oder der Kopf ist warm, aber für beide reicht es nicht. Denn es ist ungefähr 500 Meter bis zum Beginn des Brühls. Und dann stellt sich die Frage, wenn man das Gebäude hier aufreißt, schwappt dann wirklich die Kaufkraft hier hinter. Theater und Kirche waren, glaube ich, 1919, Jürgen, ja, danke. Da hat man natürlich darauf geachtet ein bisschen, dass man das nicht wegreißt. Ist Gott sei Dank auch alles stehen geblieben, ist aber nicht eingebunden ins Zentrum. Also es gibt eigentlich nur die Möglichkeit außenrum über die Straße der Nation oder hier rum, um dahin zu gehen. Aber trotzdem mit dem Wiederaufbau ab 1960 verbinden eben ganz, ganz viele Chemnitzer ihre Jugend. Daher ist das auch ein bisschen ein schwieriges Thema, wird schnell verklärt. Man war jünger, 50, 60 Jahre. Und deshalb tun sich viele schwer, wenn es jetzt heißt, Teile dieses Gebäudes sollen weggerissen werden. Es ist einfach die Phase der 60er Jahre bis Anfang 1970, Aufbau des alten Chemnitz oder Karl-Marx-Stadt, Anlegen der Straßen. Damit sind viele einfach groß geworden. Wie gesagt, es ging 11 Jahre von 1960 bis ungefähr 71, 72, bis dann der große Fokus auf den Wohnungsbau an den Stadtrand gelegt wurde. Da war hier Schluss, deshalb ist Chemnitz auch nicht fertig gebaut. Das sind auch teilweise Defizite, die wir bis heute haben. Aber in den 60ern und frühen 70ern sind halt viele groß geworden hier. Aufbau. Wir kommen, wenn wir es schaffen, zum Rosenhof. Wenn nicht, sage ich es Ihnen, eine wunderbare Tanzbar, die dort stattfand, wo einfach viele gute Erinnerungen haben. Gibt es natürlich auch nicht mehr. Da ist jetzt ein Parkhaus. Also so eine sozialistische Moderne in ihrer Geschlossenheit und Gesamtheit, wie wir es hier haben, haben wir sowieso nirgendwo in Deutschland und auch nicht mehr in Osteuropa. Also das ist einfach Brückenstraße, das Haus der Staatsorgane auf der anderen Seite. Wir kommen gleich näher hin, das Ensemble um die Stadtteile. Ravema und Hauptpost, das ist so dieser Quadratkilometer, das gibt es so nirgendwo anders. Man musste dem verpflichtenden Namen von Karl Marx gerecht werden. So ist es mehrfach betont worden. Ja, dann würde ich sagen, arbeiten wir uns zum Kongresshotel durch. Wo wir uns jetzt befinden, das ist eigentlich auch ein ganz interessanter Platz. Stichwort Architektur, Rückbau und Vegetation. Wo wir uns hier jetzt befinden, lag bis vor 30 Jahren die Hochstraße mit Wendeschleife fürs Hotel Kongress. Ihr müsst euch vorstellen, wir hatten hier so eine kleine Hochstraße, wie man es aus Halle kennt. Kam von hier vorne parallel zur Theaterstraße, ging hier oben im Wendehammer und wieder zurück. Ist dann eins der ersten gewesen, was man 1990 zurückgebaut hat. Mit den Bäumen hier, ihr seht jetzt vom Hotel hinter uns praktisch nichts. Wenn jetzt richtig die Sonne scheinen würde, wären wir froh, dass wir hier sind. Das ist dasselbe Problem wie beim Karl Marx vorne. Das ist euch vielleicht nicht aufgefallen, aber wir sind ja durch so eine Art Wald gelaufen, wo wir auf die Rückseite gegangen sind. Das ist so auch nicht geplant gewesen. Ursprünglich, als das Haus eröffnet wurde, 1974 eröffnet wurde, standen dort ein oder zwei Bäume. Das waren nur Bäume zur Garnierung des Karl-Marx-Denkmals, also quasi als Dessert sozusagen. Inzwischen haben die natürlich ihr Eigenleben entwickelt und jetzt ist dieser Wald dort entstanden. Eigentlich geht damit ein Stück von dem Gebäude auch verloren und müsste reduziert werden. Aber wie gesagt, wenn jetzt die Sonne scheinen würde, wären wir froh, dass wir hier stehen. Und das müssen wir immer mitbedenken. Ich hatte es am Anfang gesagt, das alte Chemnitz von vor 45 hatte so gut wie keine Bäume in der Innenstadt. Pferdehinterlassenschaften im Sommer, die unter der Hitze ihr Eigenleben entwickelten. Wir haben viele Berichte vom alten Chemnitz, von der Lebensqualität. Bleierne Luft, schwierig. Nach 45, 50er, 60er Jahre, Aufbau der Innenstadt, riesige Plätze, riesige Straßen, auch noch nichts an Grün. Die Sommer waren vermutlich genauso heiß wie heute. Auch nicht angenehm. Inzwischen haben wir viel, viel Grün hier. Natürlich geht dadurch aber auch ein bisschen was von der Architektur verloren. Hinter uns, und gleich sehen wir es besser, haben wir jetzt das bedeutendste Ensemble der Innenstadt von Chemnitz, Karl-Marx-Stadt. Hotel Kongress mit Stadthalle. Ja, gucken wir um die Ecke rum. Da sehen wir noch ein bisschen mehr von der Formsteinwand, die hier um die Ecke zu sehen ist. Da können wir noch ein bisschen was erzählen. So, wir machen das, was man seit 1945 im Chemnitzer Städtebau immer gemacht hat, eigentlich bis heute. Wir improvisieren jetzt etwas. Also eigentlich wäre ich jetzt gerne mit euch hier reingegangen. Da ist links ein Fahrstuhl. Da drückt man auf die 11, fährt man ganz hoch und hat oben einen wunderbaren Ausblick auf das Ensemble hier. Das müsst ihr unbedingt von oben mal sehen. Da fasst aber bloß, keine Ahnung, 5, 6, 7 oder 10 Mann. Ich bleibe auf jeden Fall hier oder fahre auch mit den Ersten gerne mal hoch. Und dann kann die, die hoch wollen, hoch und wer runter will, will wieder runter. Ansonsten bleiben wir einfach erstmal hier für einen Moment. Es ist so, ihr müsst unbedingt von oben mal auf dieses Ensemble drauf geschaut haben. Man kommt leider nicht davor. Der Platz, der dort oben ist, der ist so ganz speziell angelegt, dass man nicht freiwillig dorthin geht. Da gibt es so ein Pförtnerhäuschen mit Haufen Kameras und allem. Was ein bisschen wirklich schade ist, also die Fassade da hinten, diese Formsteinwand von Schiefelbein, müsstet ihr eigentlich sehen, hängt mit der Klimaanlage des Hauses zusammen, um die Abluft quasi rauszuleiten und um keine störenden Installationen anbringen zu müssen, hat man diese Formsteinwand errichtet und dahinter ist quasi die Klimaanlage, die Abluft rausbringt. Wenn man von oben drauf schaut, dann erkennen wir ein Sechseck, was immer wieder auftritt. Hier, genauso wie im Stadthallenpark, der dahinter liegt. Wenn ihr mal übers Luftbild auf dieses Ensemble schaut, dann sieht das aus, diese Sechsecke wie ineinander greifende Zahnräder. Das könnte eine Anspielung sein auf die Industriestadt, die wir mal waren. Oder sind, oder ja. Es gibt eigentlich drei Hauptmaterialien: Porphyr, Beton und Glas. Wenn wir dann vorne rumgehen, sehen wir noch mehr Glas. Ja, ganz bedeutender Komplex: Kongresshotel mit Stadthalle, zwei große Säle. Das Haus steht deshalb so, also das Kongresshotel, 93 Meter hoch, dass es keine bevorzugte Seite gibt. Na, der Hauptschwerpunkt der Architektur ist genau in der Verlängerung der Längsachse des Hauses. Und es sollte eben nicht eine Seite geben von Hotelzimmern, die einen Blick drauf haben und die anderen nicht. Und deshalb hat man es so gestellt. Man kommt rein, aber es gibt keine schöne Aussicht da drinnen, leider. Wie gesagt, die schönste Aussicht, die wir hier haben, mit dem Fahrstuhl hoch. Wir können es ja so machen, wer will, kommt mit. Ich komme dann noch schnell wieder runter und können wir noch ein bisschen reden. Bevor wir dann hintenrum ins Zentrum reingehen. Ich denke, die allermeisten sind wieder heil rausgekommen. Sorry, wenn es da oben Probleme gab. Wir haben in Chemnitz noch keine Erfahrung mit zu vielen Leuten und Touristen. Manch einer ist dann immer gleich erschreckt. Wir arbeiten dran. Aber ihr wisst, wo ein wunderschöner Aussichtspunkt ist, wenn ihr noch Gelegenheit habt, heute oder nächsten Tagen, geht doch mal hier hoch. Guckt doch mal. Es gibt keine andere Möglichkeit, auf dieses Ensemble zu schauen. Das ist eben schade. Und ihr habt ja gesehen, oben steht wahrscheinlich kein Auto, nicht eins. Und in den Etagen drunter auch nicht. Aber gut, dass wir alle heil rausgekommen sind. Jetzt stehen wir übrigens auf der alten Stadtmauer. Dieser kleine Park hier ist so eine Reminiszenz an die alte Stadtmauer, die einst Chemnitz umgab. Vor allem wurde das Straßensystem nicht fertiggestellt. Wir hatten noch irre Pläne hier mit einer Hochstraße von Nord nach Süd, ungefähr dort, wo jetzt die Bahnhofstraße verläuft. hier drüben die Ecke, und ein Tunnel von Ost nach West, ungefähr hier, so ziemlich genau unter uns. An der sogenannten Kreuzung Bahnhofstraße, Zschopauer Straße, wäre der Tunnel runtergegangen, hier unter uns lang, und hier hinter uns wieder hochgekommen auf die Hartmannstraße. Das ist nie geworden, das ist auch heute noch so ein Problem, dass wir mit viel Verkehr in der Rush-Hour immer noch Probleme haben. Dann ist es so, ungefähr wo wir jetzt hier stehen, war ein Plattenbau, Wohnblock, relativ improvisiert eingeordnet. Die sogenannte Schuhmeile auch, weil hier gab es Schuhe zu DDR-Zeiten. Wenn man alte Fotos anguckt, alte Luftbilder von Anfang der 90er, sieht man, dass diese Ecke hier sehr improvisiert gebaut war. Hier hat nichts so richtig gepasst. Wie gesagt, ab 72 ging der Fokus weg auf den Stadtrand und da war Schluss. Ja, daher ist Chemnitz ein Stück weit unvollendet. 1971, Wechsel von Ulbricht zu Honecker und mit Honecker die Lösung der Wohnungsfrage. Und ja, wir hatten seitdem ungefähr 150 Jahre lang das Problem mit der Wohnungsfrage, nicht ausreichend Wohnungen für Arbeiter, also bezahlbare Wohnungen für die Arbeiter. Und mit dem Erich kam dann, wir bauen jetzt große Wohnungen, große Wohnungsneubaugebiete in der Peripherie. Hier das Heckert-Gebiet im Süden ist in dem Zuge entstanden. Und dann zog ab 1972 die ganze Kapazität daraus. Personell, materiell, finanziell. Und da war der Aufbau der Innenstadt quasi abgeschlossen. Also wir haben hier auch Wohnungsbau gehabt. Am Rosenhof sind etwa 890 Wohnungen eingerichtet worden. An der Straße der Nation auch ungefähr 600. Das hat aber überhaupt nicht gereicht. Wir hatten bis 1970 in Chemnitz drei Plattenbaugebiete, Flemminggebiet, Jorkgebiet. Die Zahl der Wohnungsnachfragenden blieb auf hohem Niveau. Und dann hat man ab 1971, 72 gesagt, raus auf die grüne Wiese, wir bauen jetzt richtig große Satellitenstädte. In dem Zuge ist das Heckert-Gebiet entstanden, das ist das älteste unter den großen Neubaugebieten in der DDR. Grundsteinlegung 1974, Leipzig-Grünau, Grundsteinlegung 76, Prohlis in Dresden und Gorbitz in Dresden und auch Berlin-Marzahn-Hellersdorf ist jünger. Die kam, glaube ich, 78, 76, aber jedenfalls nach 74. Das Heckert-Gebiet ist mit 32.000 Wohnungen für 92.000 Einwohnern das älteste unter den großen ostdeutschen Neubaugebieten. Das war dann einfach so der Fokus, wir bauen große Neubaugebiete. Und der Aufbau der Innenstadt war dann auch irgendwann mal zu Ende. Wie gesagt, andere haben ja viel eher angefangen. Rostock, Magdeburg, die haben ja schon viel eher angefangen, ihre Innenstädte aufzubauen. Wir haben ja erst 60 angefangen. Da haben die anderen schon 10 Jahre Vorsprung. Und dann hat er irgendwann die große Linie gesagt, jetzt ist Schluss, jetzt geht's rein an den Wohnungsbau. Also uns hier in Chemnitz mit dem Fritz-Heckert-Gebiet hat es am härtesten getroffen. Wie gesagt, von 32.000 Wohnungen ist ein Drittel weggerissen. Wir haben jetzt ungefähr 20.000. Die Einwohnerzahl ist gesunken von 92.000 auf jetzt 37.000. Das ist auch der stärkste Rückgang in allen ostdeutschen Neubaugebieten. Die anderen haben nicht so, selbst auch Grünau hat nicht so massive Rückgänge gehabt. Auch wieder so eine Eigenart, eine Besonderheit von Chemnitz. Das lag einfach daran, wir hatten nur Industrie zu Karl-Marx-Stadt-Zeiten. Quasi monofunktional war die Stadt. Wir hatten eine Industrie, Maschinenbau, Textil, so die Richtung. Das ist komplett weggefallen. Dann hat uns erstmal nichts aufgenommen. Leipzig hatte seine Messe, Dresden hat sowieso andere Strukturen. Ja, mit dem Wegfall der Kombinate in den 90ern war dann die Basis verloren gegangen. Die Monotonie, die heute häufig damit verbunden wird, WBS 70, Wohnungsbau, das haben schon DDR-Architekten angesprochen zu DDR-Zeiten, also nicht erst nach der Wende, schon. Man wusste um die Probleme des industriellen Wohnungsbaus. Es gab auch Weiterentwicklungen für die industrielle Wohnung, es gab ja IW 83 noch und so weiter. Die Pläne, die man hatte, hätten ein kleinteiligeres industrielles Bauen vorgesehen. Wir haben auf dem Sonnenberg Ansätze davon, trotzdem Plattenbau, aber auch ein paar andere Formen sind da reingekommen. Schräges Dach, kleiner Erker, was wir draußen im Heckert-Gebiet nicht haben. Also Man kann nur spekulieren, wie die WBS 70 im Jahr 2000 ausgesehen hätte. Aber man wusste um die Probleme, aber es kam eben nicht mehr dazu. Gut, gehen wir Richtung Stadtteilpark. Ach so, ja, ich glaube jetzt in diesen Stunden oder so geht's Weinfest los. Davon wollen wir uns aber nicht beeinflussen lassen. Weinfest. Ja, erinnerst du dich ja letztes Jahr? Ja, letztes Jahr war auch schon Weinfest. Ja. Mhm. Habt ihr euch da was gegönnt? Ja, klar. Mhm. Das war beim Ausschuss. 11 Euro irgendwie. Ja, Glas. Ja, genau. Das war ja, im Grunde sind wir hier im Mittelpunkt des großen zentralen Platzes. Also das war wirklich als riesige Fläche geplant. Im Mittelpunkt hätte der Rote Turm eigentlich weggesollt. Ist Gott sei Dank stehen geblieben. Das älteste Gebäude, was wir haben in Chemnitz, aus dem frühen 12. Jahrhundert, in der jetzigen Form ab Ende des 16. Jahrhunderts. Roter Turm deshalb, weil dort eine hohe Gerichtsbarkeit drin war. Stichwort Blutgericht, deshalb Roter Turm. Bis 1900 auch als Stadtgefängnis genutzt. Die Stadt kümmert sich besonders intensiv darum und lässt keinen rein wegen Brandschutz, dass er uns nicht wegbrennt. Es dürfen da, glaube ich, immer bloß 10 Mann und ist leider nirgendwo eingebunden. Also man konnte mit Touristen hin, wie heißen die, Touristenführern kommt man rein, aber eben jetzt nicht so ohne Anmeldung. Hinter uns der Stadtteilpark. Und was Sie jetzt nicht sehen, was Sie mir glauben müssen, da hinten das Haus, wo oben Decathlon draufsteht, das war früher das Ravema-Haus, also eins der großen Industriekombinate hier, die östliche Begrenzung des großen zentralen Platzes. Und das sehen Sie jetzt nicht wegen den Bäumen, aber das hat genau so eine zurückgesetzte Fassade wie hinten das Haus der Staatsorgane, wo gerade die Plane dran ist, weil dort die Tafeln saniert werden. Es ist genau dieselbe Kopie. Das hat mit Rationalisierungsgründen zu tun. Ein Gebäude war fertig projektiert, Ende der 60er Jahre wurde gebaut. Man brauchte auch Häuser dafür. Also hat man eine Kopie genommen und hat dasselbe Haus dahin gebaut. Deshalb, wenn Sie außen rum gehen, sehen Sie auch so eine zurückgesetzte Fassade, die fast über die ganze Länge durchgeht. Das ist einfach dieselbe Bauweise wie hier drüben das Haus der Industrieverwaltung, der Staatsorgane. Stichwort Fassade. Sie können, wenn Sie die verschiedenen Gebäude hier anschauen, sehen Sie einen graduellen Wandel in der Wertigkeit der Fassaden. Die höchste Fassade oder höchste Gestaltungsstufe hat tatsächlich das Haus der Staatsverwaltung, der Staatsorgane hier drüben gehabt. Und von da an hat jede Fassade eine kleinere Priorität gekriegt. Sie sehen das von links nach rechts. Links das Haus der Ravema, rechts der Hauptpost. Das ist natürlich links eine neue Fassade, die erst vor ein paar Jahren rangekommen ist. Ist aber eine Anspielung an die alte. Sah ungefähr auch so aus, war Aluminium und also relativ repräsentativ. Rechts das Gebäude, was schon wieder weiter weg steht vom zentralen Platz, ist dann schon herabgesetzt in der Wertigkeit. Und im rechten Winkel bei der Zentralhaltestelle, Sie sehen es dann vielleicht, wenn Sie durchfahren, da haben Sie ein großes, massives Gebäude, da war Robotron drin, Forschungs- und Laborbetriebe von Robotron. Relativ weit weg von hier, daher in der Fassadengestaltung ursprünglich wieder eins runtergesetzt. Sie können mal darauf achten, das Haus, das Robotron-Haus, das hat eine enorme Tiefe, das ist 34 Meter tief. Alle anderen Gebäude, die Sie hier sehen, sind so 12 bis 15 Meter tief. Das liegt daran, dass in dem Robotronhaus Labore drin waren und die haben halt irre viel Grundfläche gebraucht. Die Brückenstraße geht dann hier vorne noch ein Stück nach rechts weiter raus. Da sind auch noch wichtige Gebäude eingeordnet worden, die aber auch von der Wertigkeit und von der Gestaltung her nachlassen. Wir sind jetzt hier am Übergang von der Stadthalle zum Stadthallenpark. Auch dieser Bereich wurde intensiv geplant. Das ist so ein halböffentlicher Raum, der quasi den Raum öffnet zum Stadthallenpark. Die Schwierigkeit bei der Stadthalle hinter uns mit Kongress war, dass die in alle vier Richtungen offen sein musste oder Zugänge haben musste in alle vier Richtungen, weil sie eben im Zentrum ist und keine Seite benachteiligen durfte. Das hier ist die offizielle oder repräsentative Seite Richtung Osten. Wir können, wenn wir Zeit haben, dann nochmal auf die große Terrasse vorne gehen, an der Brückenstraße, da gibt es auch noch eine Öffnung. Und wo wir vorne angefangen haben, wo ich gesagt habe, hier war mal die Hochstraße, dort war eben auch wieder eine offizielle repräsentative Öffnung für Leute, die mit dem Auto ankommen. Also das Gebäude hat tatsächlich in alle Richtungen einen Eingang. Wenn Sie von oben drauf schauen, dann erkennen Sie auch hier in dem Park und auch am Springbrunnen das Sechseckmuster, was hier bei der Errichtung der Gebäude hinter uns, also der Hallen, der Säle, auch angewendet wurde. Das wurde einfach weitergeführt. Sechsecke bzw. polygonale Flächen. Der Stadthallenpark ist dahingehend interessant, dass einer der Chefarchitekten damals ein übelster Pflanzenfreund war und hier alles angepflanzt hat, was er kannte. Das wird auch bis heute noch gepflegt. Also das Grünflächenamt hat da viel zu tun, aber die machen es gerne. Also wer sich ein bisschen auskennt mit Pflanzen, ist alles da. Ist auch alles geschützt, denkmalschutzmäßig, kann nicht einfach so verändert werden. Wir laufen gleich noch ein bisschen näher ran. Da sehen Sie, dass der Park so eine kleine Kuhle hat, so eine Einsenkung. Das ist so ein gestalterischer, landschaftsarchitektonischer Trick, eine relativ kleine Fläche größer aussehen zu lassen mit einer kleinen Kuhle. Aber auch das Ensemble, wo wir hier stehen, ist nicht völlig frei von Kritik. Es gab bis vor wenigen Jahren noch den Plan, hier ein Gebäude hinzubauen, quasi auf unserer Seite der Straße der Nation. Na, die Straße der Nation geht auch hier vorne noch durch, wo die Straßenbahn läuft, wo jetzt diese Lieferautos stehen. Dort sollte auch noch ein Gebäude hin und dafür ein Stück von dem Stadthallenpark abgetragen werden. Ist Gott sei Dank nicht gekommen. Wenn Sie mal im Internet googeln, gucken Sie mal Stadthallenpark, neues Gebäude oder so. Wie gesagt, vielleicht 6-7 Jahre alt die Diskussion. Da finden Sie noch eine Visualisierung, die ist ungefähr gemacht worden vom oben, vom Roten Turm mit Blick hinüber. Da hat man so sehr getrickst, man wollte ja die Leute überzeugen in Chemnitz. Man hat das Haus super schmal gemacht. Man sieht nämlich die Stirnseite des Hauses der Staatsorgane. Das wäre praktisch nicht möglich gewesen. Also ein Haus ist ja nicht bloß irgendwie 2,50 Meter tief. Das wäre auch 10, 12 Meter locker geworden. Aber da gibt es eine interessante Visualisierung, wo man eben versucht hat, die Chemnitzer davon zu überzeugen. Es ist Gott sei Dank erstmal nicht gekommen. Bitte. Ich wollte mal fragen, welche Rolle haben denn so Autos in der Vorstellung des Straßenbaus und der Konzeption gespielt? Weil es gab ja viel weniger Autos, aber... Zu Beginn, ja. Auch ab 1975 gab es in der DDR-Städteplanung einen Wandel. Weg vom öffentlichen Verkehr hin zum Individualverkehr. Der Vorläufer war drüben im Westen, BRD, da ging das schon eher los. Da hat man natürlich noch versucht dagegen zu halten, aber der Wohlstand brach, also mit gestiegenem Wohlstand kam einfach das Bedürfnis, wir brauchen mehr Autos, es werden mehr Autos kommen in den Städten. Das hatte auch Auswirkungen auf die Plattenbaugebiete am Rand, dass die Zahl der Stellplätze pro Einwohner ständig erhöht wurde. Das führte dann dazu, dass man im Heckert-Gebiet zum Beispiel bei den 32.000 Wohnungen 18.000 Parkplätze errichtet hat. Und das aber, da waren noch lange nicht alle bedient, es haben noch mal 13.000 gefehlt. Es gab um 1990 Empfehlungen, für die 30.000 Wohnungen müsste es eigentlich 30.000 Parkplätze geben. Ja, und das ist auch das, was wir hier dann sehen, riesenbreite Straßen, Hochstraßen, das war dieser neue Zeitgeist. Jetzt versuchen wir wieder das Rad ein Stück zurückzudrehen, denn wie gesagt, bei aller Liebe zu der Art der Bebauung, kein Baum und nichts. Wir hatten damals richtige Smogschichten über der Stadt. Ich kann mich auch noch daran erinnern, bis in die 2000er konnte man im Winter von den Höhen im Süden von Chemnitz so richtige Schmuckschicht hier sehen, dass das raus ist. Das hat auch mit den Bussen zu tun, sind alle umgebaut worden. Verkehr ist natürlich reduziert worden. Das ist schon ein großer Vorteil. Also ich erinnere mich noch, wie einem teilweise die Augen getränt haben hier von diesem Smog. Und da war das schon besser als noch zu DDR-Zeiten. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, also erstmal, ich bin irre überwältigt über euer Interesse. Vor allem schön, dass auch die Nicht-Chemnitzer hergekommen sind und jetzt Chemnitzer sind. Per Definition. Ja, wünsche euch auf jeden Fall noch eine tolle Zeit hier in Chemnitz und danke für euer Interesse. Der Kopf ist innen hohl.